Das ägyptische und arabische Gedenkkomitee für Heerführer Kim Jong-il wurde am 25. November gebildet. Der Organisation gehören die Persönlichkeiten aus verschiedenen Ländern wie Ägypten, Tunesien, Libyen und Sudan an. Das Gedenkkomitee beschloss, vom 25. November bis 20. Dezember die politischen und kulturellen Veranstaltungen zur Lobpreisung des revolutionären Lebens vom Genossen Kim Jong-il und seine unsterblichen Verdienste aktiv zu organisieren. Und am 23. November wurde in Russland das Erinnerungskomitee der Stadt Nachodka für Genossen Kim Jong-il gegründet.